Sie hören im Radio das Reisemagazin mit den neuesten Informationen und Angeboten. Zimmermanns besonderes Reiseangebot für die Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Oktober. Urlaub in den Alpen zum Sonderpreis. Eine Woche im 3-Sterne-Hotel mit Halbpension kostet jetzt nur 333 Euro. Der Komplettpreis gilt für 2 Erwachsene mit maximal 2 Kindern bis einschließlich 11 Jahre. Eigene Anreise. Information und Buchung unter 0180 504 0100. Zimmermann macht's möglich. Sie hören jetzt den Text noch einmal.